Hallo. Hallo. Hallo. Hi. Wir haben wieder so einen Anime-Film geguckt. Ja. Hallo. Hi. Wer bist denn du? Ich bin ja Hallo. Wir haben nicht Halo geguckt, möchte ich an dieser Stelle sagen. Hätte ich aber auch im Schrank. Halo Legends. Dann gucken wir das noch. Wir können das heute Abend gerne noch Halo Legends gucken. Das ist fantastisch. Hallo. Halo. Halo. So. Nein, wir haben heute, wer sind wir denn hier? Genau, hier bei Nerd im Japanuary wieder mal mit Kati. Und Steffen. Und das bin ich, genau. Ja, wir haben wieder einen Anime geguckt, den Kati nicht kannte, den ich unfassbar liebe. Und heute zum ersten Mal seit etlichen Jahren wieder mal gesehen habe. Also das ist wirklich ewig her. Wir haben gesehen Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. Wenn euch das jetzt nicht sagt, dann ist das nicht schlimm, weil das ist wahrscheinlich das längste Musikvideo der Welt. Ich weiß es nicht. Möglich? Also, ja. Ich weiß nicht, ist das von Janelle Monae, was wir letztens gesehen haben, länger? Das waren 50 Minuten, glaube ich. Dann ist das nicht länger. Das waren 65, jetzt, was wir gesehen haben. Ja, ich glaube, Dirty Computer waren so 50 Minuten oder eine Dreiviertelstunde. Vielleicht gibt's auch längere, klärt uns auf. Schreibt uns auf Twitter, ob es ein längeres Musikvideo gibt als dieses. Aber nur wenn es gut ist. Wenn schlecht ist, wollen wir es nicht gucken. Also ich nicht. Gut, dann keine Ahnung, ich gucke auch schlechte Musik. Das ist schlechte Musikvideos. Wobei, egal. Ja. Interstellar 5555 ist das Musikvideo-Anime-Video zu Daft Punks Discovery-Album, was Anfang der 2000er Jahre erschien. Ich glaube 2001 oder 2002. Und dann auch so ein Anime, dieses One More Time, dann eben auch so ein Anime-Video hatte und das Ding ist durch die Decke gegangen, wie nichts Gutes. Daft Punk waren irgendwie plötzlich die Band. Sind so heute wieder durch dieses Just Because I'm Happy, das ist glaube ich gar nicht von denen, das ist von Pharrell Williams. Aber die haben auch eins mit denen gemacht. Egal. Ja. Wenn du das sagst, ich bin ja beim Musik. Oder ist Happy doch von Daft Punk? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Schreib's in irgendwelche Kommentare. Das war Pharrell Williams, glaube ich. Ja, aber die hat auch mit Daft Punk eins gemacht. Wie hieß das denn? Die hat mit allen dann eins gemacht. Der hat Pharrell Williams auch mit allen Leuten schon Musik gemacht. Der ist ja auch ein super Musikproduzent. So. Nein. Und die haben zusammen mit Leiji Matsumoto, den man am ehesten hier in Deutschland kennt, von, weiß nicht, so Captain Harlock oder Galaxy Express 999. Also der hat es auch mit Nummern, wie man erkennt, und auch so vielen anderen Dingen, die auch hier in Deutschland gelaufen sind, dann eben auch am bekanntesten irgendwie ist. Und die haben sich eben zusammengetan und haben eben in Unterstützung von Toei, also man hat am Anfang wieder diese Blasen, wie man sie heute auch noch hat, also ich gucke ja immer noch GGG no Kitaro, und dann kommt dieses Intro in abgewandelter Form immer noch, und dann eben den gestiefelten Kater, das Maskottchen. Den müssen wir auch noch gucken. Den möchte ich unbedingt noch gucken, den Puss in Boots von Toei. Den hatte ich schon mal aus der Bücherei ausgeliehen in Rheine. Und auf dem Guckstapel. Und ich habe es nicht geschafft, den damals zu gucken. Und ich ärgere mich so maßlos. Also den passenden Boots von Toei auf jeden Fall noch ganz oben auf der Liste. Vielleicht für nächstes Jahr Japanuary. Wer weiß das. Kathi, worum geht's in Interstellar 5555? Ich könnte jetzt sagen, das kann ich dir nicht sagen, weil sich ja Leute nicht unterhalten und ich mit Musik ja nichts anfangen kann. Das ist ja aber ganz schön billig. Ja, aber die Bildsprache ist natürlich ein unterstützendes Mittel, das mir sehr zugutekommt. Es gibt eine Band auf einem Planeten, auf dem alle blauhäutig sind, was ich sehr schön finde, bestehend aus 4 Personen. Und diese Band wird entführt während eines Auftritts und man weiß erstmal gar nicht so richtig von wem, warum, wieso, weshalb. Die werden quasi gehirngewaschen ein wenig und in Menschen verwandelt. Also ihre Blauhaut wird überdeckt etc. Sie werden auf die Erde gebracht auch. Ihre Erinnerungen werden umgefärbt, damit sie glauben, sie seien schon immer Menschen gewesen. Und umgefärbt ist hier wörtlich zu verstehen. Ja. Der Typ, der dahinter steckt, promotet die auch auf der Erde als Musikband. Und mit diesem One More Time, was der erste Song im Film ist und mit dem sie eben dieses Konzert gespielt haben, soll dann so ein Nummer-1-Hit werden und goldene Schallplatten abräumen, oder hast du nicht gesehen? Und die sind aber so ein bisschen, also du hast in One More Time am Anfang bei dem Auftritt gesehen, dass die echt Freude an Musik machen haben und am Auftritt, und sobald sie auf der Erde sind, gucken sie halt immer irgendwie so ein bisschen gelangweilt. So stoisch. Oder so stoisch, irgendwie so neben sich stehend, so ein bisschen, als wären sie unter Drogen gesetzt, und zwar nicht unter die Aufputschenden, sondern die anderen. Mhm. Sie wissen lange nicht so richtig, was mit ihnen los ist. Man weiß auch relativ lange nicht, warum dieser merkwürdige alte Mann, der sie entführt hat, also warum er nicht einfach eine Band von der Erde nimmt und mit ihr eine Goldschallplatte macht. Das ist irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar am Anfang. Auf jeden Fall kriegen aber natürlich die anderen blauhäutigen Personen mit, die dem Konzert beigewohnt haben und ähnlich, dass die entführt worden ist, die Band. Und sie schicken einen los zur Rettung, der ein saugeiles Raumschiff in Form einer E-Gitarre hat. Ich liebe dieses Raumschiff. Er heißt, glaube ich, The Flying V. Ist, glaube ich, der Name dieses Raumschiffs. In Anlehnung an diese Gitarre. Ja. Yeah. Und V ist ja natürlich auch die 5 wieder mal. Genau. Die findet sich in diesem Film immer wieder. Ist da. Und der Captain dieses Raumschiffs und einzige Person auf diesem Raumschiff ist ein riesiger Fan von der Band und so ein bisschen verknallt in die Gitarristin. In die Gitarristin, glaub, ja. Die einzige Frau in der Band. Und macht sich natürlich sofort auf den Weg, sie zu retten, kommt auch auf die Erde, kriegt so ein bisschen mit, was da los ist, beobachtet das und hat dann so ein kleines Gerät, mit dem er dieses Gedächtnismanipulationsding, sie, was ihn dieser alte grauhaarige Mensch verpasst hat, der Band, neutralisieren kann. Das macht er während eines Konzerts, klappt aber nur bei den drei Männern der Band, weil er die Frau so lange verliebt anguckt, dass dann der andere dazwischen kommt. Merkt euch das, Jungs, wenn ihr eure Liebste retten wollt, guckt ihr nicht erst lange in die Augen, rettet sie gleich. Und dann habt ihr danach noch Zeit, sie anzugucken. Viel mehr sogar. Ja. Also immer besser gleich handeln und hinterher lange in die Augen gucken. Genau. Die drei männlichen Bandmitglieder und der Retter aus dem All entkommen und suchen nach einem Weg, dann auch die Sängerin natürlich oder Gitarristin zu befreien. Das gelingt ihnen auch. Und dann kriegt man so peu à peu mit, was mit dem Alten auf sich hat, dass der schon öfter mal Leute aus dem Weltall gekapert hat und das auch schon ein paar hundert Jahre tut. Ja, ja. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, was da die Hintergrundstory ist und warum der das macht, was der erreichen will. Das ist mir nicht ganz klar, muss ich sagen. Ist aber ein beeindruckendes Szenario in diesem Spukschloss, was er da hat, muss man sagen. Sie können ihn aufhalten, allerdings wird bei der Flucht tatsächlich auch schon der Retter von dem Gitarrenraumschiff tödlich verletzt. Und den beerdigen sie und dann versuchen sie, auf ihren Heimatplaneten zurückzukommen. Es wird alles irgendwie noch auf der Erde aufgelöst, mehr oder weniger. Also sie versuchen an ihre Gedächtnisse, an ihre Gedanken, eben Erinnerungen, das ist das Wort, was ich gesucht habe, die sind auf so Memory-Disc. Memory-Disc heißen sie dann sowieso. Wie so Datasetten, hätte ich fast gesagt. Wie so Datbänder. Ja. Ich glaube, das sind diese Datbänder, was auch ein Audioformat ist. Ich glaube, da sind die draufgespult. Und bei dem Versuch, die von dem Plattenlabel zu klauen, werden sie überwältigt. Der Sänger und Keyboarder kriegt dann mit so einem Taser Elektroschocker dann eben einen Schlag ab und wird dann wieder blau plötzlich, wo dann der Labelchef dann mitkriegt, okay, da ist irgendwas im Argen. Und gemeinsam mit den Medien und mit Wissenschaftlern, hast du nicht gesehen, reparieren sie erstmal dieses Raumschiff, was sie auf der Erde irgendwo im Dschungel gefunden haben. Also der Weltraumheld ist auch am Anfang abgestürzt und nicht da gelandet, wo die anderen gelandet sind. Und das Raumschiff machen sie eben wieder fit und schicken die dann eben wieder zurück auf ihren Heimatplaneten. Genau. Also spielen ihnen ihre Erinnerungen wieder ein, geben ihnen ihre ganzen Klamotten zurück und die sind auch wieder blau, als sie auf den Heimatplaneten zurückkommen. Genau. Ja, und am Ende spielen sie wieder auf ihrem Heimatplanet und haben aber eine Übertragungsmöglichkeit zur Erde eingerichtet, sodass auf der Erde alle weiterhin Daft Punk hören können. Lass uns mal über diese Symbolik, was möchte uns dieser Film sagen? Was möchte uns der Autor sagen? Blaue Leute können bessere Musik machen als Menschen. Wenn man das so sehen möchte, das heißt, die Schlümpfe sind wahrscheinlich. La la la la la la la la la. Du hast es provoziert. Ich möchte mich in aller Form bei euch entschuldigen. So, weiter mit albernen Abend. Also was ist die Idee dieser Handlung? Ich meine, es wird ja nicht geredet, es läuft im Hintergrund die Musik des Albums. Es ist auch stark auf die Musik geschnitten. Also man merkt so, dass die Beats eben auch die Geschwindigkeit der Handlung bestimmen. Es wirkt immer so ein bisschen wie auf 1,5 Geschwindigkeit gedreht, habe ich den Eindruck so, ne? Aber ja, eben, bisschen, um eben auch dann mit der Geschwindigkeit der Musik mithalten zu können, habe ich den Eindruck. Also Lichter sind praktisch wie so eine Lichtorgel, die im Beat mitschwingen, an- und ausgehen, heller werden, Fahrzeuge bremsen und fangen an oder auch so, weiß ich nicht, so diese eine Szene in Harder, Better, Faster, Stronger, was ja mit einer der größten Hits dieses Albums eben auch ist, werden am Anfang diese Pots wirklich so, also diese, diese Kapseln wirklich im Takt auf dieses Fließband gelegt und alles und dieses ganze Video, man kennt das wahrscheinlich, das ist wirklich eine, also ich denke mal so One More Time werden die allermeisten kennen und Harder, Better, Faster, Stronger auch noch. Das ist diese Umwandlungsszene eben. Das ist derartig genau auf dieses Musik geschnitten. Aber mal abgesehen von dieser ganzen handwerklichen Nummer, was glaubst du ist die Botschaft? Was möchte man mit diesem, auch mit dieser Figur dieses dunklen Zauberers oder sowas aussagen? Was meinst du dann? Was heißt das? Ich find's halt derartig offensichtlich. Also das ich meine, du hast den Film auch schon mal gesehen. Ich habe ihn jetzt wirklich ganz frisch gesehen. Wir haben jetzt keine 5 Minuten gebraucht bis hierher zum Schwierig. Also weiß ich nicht. Du sagst, es ist offensichtlich. Es ist mega offensichtlich. Weil wir sehen ja später, seine Geschichte, also von diesem dicklichen, grauhaarigen Typen, der wirklich so ein typischer Musikmanager sein könnte, so einer, der im Hintergrund die Band nach vorne schiebt. So das wie ist man, der Teil, den ich nicht verstanden habe beim ersten Mal. Genau. Also, und man sieht ihn, also man sieht ihn schon im Mittelalter, so alchemistische Forschung betreiben. Und dabei kommt, glaube ich, sein Vater um oder irgendwas und er bleibt dann irgendwie so als Kind zurück und findet dann diese Forschung und die Theorie eines Portals, was auch so ein Stück weit den Titel des Filmes erklärt, dieses Secret of the, oder, ja, sag mal, The Story of the Secret Star System. So, dass er so diese Verbindung in dieses geheime Sternsystem findet und dort eben diese Außerirdischen wegholt. Man sieht eine Figur, die so ein bisschen aussieht wie Mozart oder Salieri, man weiß es nicht. Also Salieri ist, glaube ich, jung gestorben, ne? Nee, Mozart ist jung gestorben. Salieri war der ihn überlebt hat. Wie alt war Mozart, als er gestorben ist? Anfang 30, glaube ich. Anfang 30, aber gut, der Kurze, der da dann hinterher dem Opfer dargebracht worden ist, der war immer noch so 6 Jahre alt. Ja, aber ja. Dieser kleine Klavierspieler, der wird wohl Mozart gewesen sein. So, dann, weiß ich nicht, später dann so, weiß ich nicht, fast gesagt Neil Young oder Janis Joplin, vielleicht noch Jimi Hendrix und sowas, die so alle so ein bisschen dargestellt werden, die er aufgebaut hat, um dann am Ende Macht und Energie daraus zu gewinnen. Also später wird er auch zu so einem gruseligen Energiewesen, was dann die Gruppe auch in diesem Raumschiff im All auch verfolgt und nochmal gefährdet und all das. Und es ist so, ich finde, das ist derartig eine Kritik auch an der Musikindustrie, die also eine kleine, neue Indie-Band auf dem kleinen, fremden Planeten irgendwo aus einer kleinen im Underground-Kaschemme raus ins Rampenlicht zerrt, die wirklich bis zuletzt auspresst und bis zur Todeserschöpfung Autogrammkarten schreiben lässt, in großen Stadien spielen lässt, bis sie wirklich zusammenbrechen. Also noch unter der Kontrolle dieses Musikmonguls, möchte ich sagen, brechen sie ja zusammen und er treibt sie trotzdem immer noch weiter an, mehr Auftritte zu machen, mehr Geld zu verdienen, noch mehr Musik aufzuzeichnen, mehr Autogramme zu schreiben und all das. Und erst als jemand aus deren altem Leben kommt und sie da so ein bisschen rausholt, kriegen die halt ihr Leben erst zurück, so ein Stück weit. Und das ist so derartig offensichtlich, was dieser Film eben auch aussagen möchte. Jetzt ist der Treppenwitz an der Nummer, dass Daft Punk mit diesem Album irgendwie zu dem Zeitpunkt die Nummer 1 Band überhaupt gewesen ist. Also Discovery war ein richtiger Hit. Das war der absolute, war überall. Also das ist so der Treppenwitz. Also dass diese Geschichte das so ein bisschen kritisieren möchte, so diese Musikindustrie auf die Schippe nimmt, dieses Startum eben auch auf die Schippe nimmt und dann aber das mit einem Album macht, was selber irgendwie Millionen Jahre auf der Nummer 1 gewesen ist. Das ist ja witzigerweise bei solchen Kritiken. Ich kann das halt eher, ich bin da halt auch einfach zu wenig in Musik drin. Das, also ich weiß einfach nicht, wie Musikindustrie wirklich im Detail funktioniert, wie Erfolgswege da funktionieren oder auch nicht funktionieren. Deswegen ist es für mich nie weniger offensichtlich als für dich einfach, weil mit Musik bin ich nicht. Aber in der Literaturbranche hast du ähnliche Phänomene, sage ich mal, dass Leute sich einen Namen machen als Autorin oder Autoren, mit ihrem dritten, vierten, fünften Roman durch die Decke gehen und dann kommt irgendwas Kritisches zur Literaturbranche in einem der Bücher vor. Das Ding ist, also das ist ja so dieses Paradoxe, du kannst auch vorher schon Kritik am Literaturbetrieb üben, dann werfen dir alle vor, naja, du bist ja nur kritisch, weil du keinen Erfolg hast. Und wenn du keinen Erfolg hattest bisher, kommt deine Kritik halt auch nirgendwo an. Also du hast halt die Reichweite nicht. So, das ist ja immer so dieses, du musst erfolgreich sein in dem System, das du kritisierst, um das System laut kritisieren zu können. So. Jetzt glaube ich allerdings, ein Stück weit, dass dieser Film, den es zu dem Album gegeben hat, doch relativ untergegangen ist. Ich glaube, das war so ein Merchandise-Ding. Also früher wurden oft, früher wurden halt oft mal so Filmchen zu einem Album gelegt, weil dieses Medium DVD auch noch relativ neu war, Anfang der 2000er Jahre, besonders in, also zumindest auf dem kommerziellen Markt eingeführt worden. Das ist, glaube ich, 95 oder 96, aber das ist wirklich zu Hause bei den Leuten angekommen ist, war erst so Anfang der 2000er Jahre. Und da war es eben hip und modern, nochmal eben schnell irgendwie eine Best-of-DVD oder ein Konzertmitschnitt oder irgendwas auf DVD rauszubringen. Und deswegen haben viele diesen Film eigentlich auch so eher als Merchandise wahrgenommen. Daft Punk sind immer bekannt dafür, dass sie eben auch einen sehr starken künstlerischen Aspekt haben. So, man kann über die Musik streiten und ich finde das, was zumindest im Großteil am schlechtesten bei diesem Film gealtert ist, ist einfach die Musik. Es ist einfach Musik der 2000, frühen 2000er Jahre, bis auf die wirklichen Hits, One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger, vielleicht noch Something About Us und am Ende noch dieser Ultra-Brenner Face-to-Face, den ich bis heute unfassbar liebe, sind da einfach schrammelige Elektro-Songs drauf, die man heute nicht mehr hören kann. Es fällt einem wirklich schwierig. Also ich, damals Homework, Daft Punks Homework ist wirklich für mich ein Album, für die einsame Insel. Aber das ist schrammelige Elektromusik. Das muss man mögen. So. Und ich fand das jetzt nicht schlecht. Also, aber gut, ich habe auch bei moderner Musik bin ich meistens raus, also bei dem, was so aktuell läuft. Und ich habe dir das ja schon mal erzählt. Ich bin ja sozialisiert mit der Musik der 60er und 70er Jahre. Weil ich und mit Gundermann. Und mit Gundermann zu deinem Leidwesen. Kann die Geschichte erzählen. Ich bin einfach anders verwurzelt, so, weil ich mochte immer gerne die melodischeren Sachen und mein Bruder hat halt in den 90ern angefangen Techno zu hören und ist mir damit tierisch auf den Keks gegangen, weil wir benachbarte Kinderzimmer hatten und so dünne Gipskartonwände dazwischen, die also nicht viel Schall isoliert haben und er hat nachts um 3 sein Techno laut aufgedreht. Mhm. Ich konnte diese Musik nicht mögen. Aber das ist, also, wenn, ich glaube, Homework wirst du auch nicht mögen. Discovery, wie es der Name schon sagt, arbeitet ja mehr mit so Disco-Klängen. Mhm. Und gerade dieses Too Long, was am Ende läuft, das könnte eine Michael Jackson-Nummer sein. Das habe ich im ersten Moment habe ich auch gedacht, singt da jetzt Michael Jackson mit oder ist ja unheimlich. Also das ist halt wirklich, also da sind halt Dinge drauf, also Daft Punk ist da schon durch eine Entwicklung gegangen und später dann in Human After All sind sie noch ein bisschen elektronischer geworden, wieder ein bisschen mehr so in Richtung Synthie und jetzt das letzte Album, was ich noch wahrgenommen habe, Random Access Memories war das, glaube ich. Das war ein richtig echtes 70er Jahre Disco-Album mit den echten Instrumenten gespielt. Das war nicht mehr elektronisch und synthetisch, sondern das waren die echten analogen Instrumente, die noch benutzt haben. Und das ist, glaube ich, so eine Band, die wirklich darauf aus ist, auch so ihren Sound für dieses, wie jedes seiner Alben eben dann auch zu finden und so die Ausrichtung dann eben auch damit zu finden. Anfang der 2000er Jahre war Anime einfach unfassbar groß und wahrscheinlich sind sie deswegen auf diesen Bandwagon aufgesprungen. Und Leiji Matsumoto so als einer der größten japanischen Mangaka irgendwie damit ins Boot zu holen und denen eben diesen Film gestalten zu lassen, war irgendwie auch ein No-Brainer. So, wie gesagt, man kennt ihn halt nur von diesen sehr speziellen Battle Spaceship Yamato oder sowas, was in Amerika nochmal umgeschnitten worden ist. Aber das ist eben auch mit von ihm. So, das sind jetzt Sachen, die sind in Deutschland nicht besonders berühmt und bekannt. Zwar auch hier gelaufen zum Teil, also gerade Captain Harlock kann man hier auch bei den einschlägigen Streaming-Plattformen gelegentlich mal gucken, so einzelne Filme. Das ist nicht so groß bekannt, aber unter Anime-Fans ist das schon eine Hausnummer. So, und gerade diese Kombination aus elektronischer Musik und diesem sehr abgespaceden Film, so wo alles neonbunt ist und glitzert und blitzelt, so, da ist so ein bisschen 2000er CGI drin, was manchmal ein bisschen stört, also, es sieht alles sehr digital aus manchmal, weil die sind Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, auch im Anime-Bereich oft digital umgestiegen und auf einmal wirkte alles sehr künstlich. Und das hat der Film zum Teil auch noch. Aber diese Kombination ist einfach der Hammer. Also diese Musik und dann die Bilder dazu, diese Action, die da passiert. So, das ist alles sehr gut aufeinander abgestimmt irgendwo. Es funktioniert wahnsinnig gut. Also das Ding ist ja tatsächlich, mich kriegen Bands, wenn sie mich denn kriegen, meistens eher über Musikvideos. Mhm. Und zwar, weil das Video gut ist. Also kann die Musik schlecht sein. Entschuldigung. Aber ein gutes Musikvideo kriegt mich halt, weil ich dann doch eben eher so A, textbasiert bin und B, die optischen Reize besser sortieren kann für mich auch als die akustischen. Dabei ist das Musikvideo leider eine aussterbende Kunst, weil es sowas wie Musikfernsehen nicht mehr gibt. Ne? Und das finde ich total schade. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe mich in die Gorillas verliebt tatsächlich. Oh. Weil das ist noch ein ganz anderes Thema, das können wir demnächst mal aufmachen. Weil ich einfach diese Musikvideos geil fand. Ja, ich fand die Figuren geil mit diesen großen schwarzen Augen, mit diesen leeren Augenhöhlen und sowas. Mega. Ja. So. Deswegen habe ich eine Zeit lang Gorillas gehört. DVD-weise Gorillas in meinem Regal. Yeah! Phase 1, Phase 2, Demon Days, alles geil. Da, können wir uns auch mal reinkloppen. So, und wenn ich das Video da gekannt hätte jetzt, Interstellar, ich hätte, glaube ich, auch mehr Daft Punk gehört. Das habe ich nicht getan. Hm. Also ich One More Time, klar, und auch Harder, Better, Faster, Stronger kenne ich. Aber eher, weil die halt auch im Radio die laufen runter. Das war dann einfach so dieses Ding. Und ich habe 2002 mein Abi gemacht. Das heißt, da waren wir auch auf Abifahrt und da liefen die Songs garantiert irgendwie, während wir unterwegs waren, so im Bus. So, das waren Welthits und wie gesagt, die waren überall auf der Eins mit dem Album. Das war einfach grandios. Ich find's spannend, hier in diesem Japanuary auch mal so Dinge rauszuwursteln, so aus der Ecke, wo man im ersten Moment gar nicht denken würde, das ist Anime oder das ist Japan. Und klar, Daft Punk ist eine französische Band, aber die japanische Popkultur, Manga, Anime, das ist in Frankreich fucking huge. Also das ist ein richtig dicker, also ist wesentlich erfolgreicher als in Deutschland, weil in Frankreich halt ganz klar ist, Comics ist nicht gleich Kinderkram, sondern dass Comics gegebenenfalls eben auch ein sehr erwachsenes Medium. Und deswegen haben die Franzosen uns, was das angeht, auch im japanischen Bereich echt noch einiges voraus, bis heute. Ja. Und was Trickfilme angeht, hatte ich den Eindruck. Also ich kenne ein paar von den französischen Trickfilmen, die so in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren rausgekommen sind. Bei weitem nicht alles, aber was ich da gesehen habe, fand ich immer großartig. So, es ist was anderes als die japanischen Animes. Man merkt dann auch, dass es französisch ist. Man merkt es, die haben einen eigenen Ton entwickelt auch und das konnten sie halt auch, weil sie diese Tradition lange schon pflegen. So. Und einen eigenen Ton kriegst du nicht, wenn du jetzt anfängst und auf den Zug aufspringst. Und dann am Zweifelsfall 80% der Rezipienten immer noch hingehen und sagen, gezeichnet ist Kinderkram. Genau. Hast du aus dem Film irgendwas mitgenommen? Ich meine, Anime ist für mich ja auch immer, beziehungsweise der Japanuary, ist für mich ja immer auch so ein Wiederbegegnen, Neubegegnen. War im letzten Jahr ja für mich auch so der Anfangspunkt, wieder mehr Anime zu gucken, was ich jetzt obsessiv tue. Dieser Film war damals, Anfang der 2000er Jahre, mein Einstieg ins Anime, in den Anime-Bereich. Ich habe danach, also abgesehen von dem Kram, den ich sowieso schon im Fernsehen gesehen habe, ab diesem Film habe ich mich als Anime-Fan bezeichnet. Das war wirklich dieser Film. So, und habe ganz klipp und klar gesagt, okay, jetzt möchte ich mich diesem Medium abseits von RTL 2 und dem Kabel 1 Vormittagsprogramm am Samstag irgendwie widmen. So, was nimmst du daraus so mit? In der Richtung jetzt weniger, einfach weil ich tatsächlich relativ zeitig schon Anime-Serien geguckt und geliebt habe, auch wenn ich es nicht unbedingt so bezeichnet hätte, also wenn mir die Begrifflichkeiten nicht bekannt sind. Ich gucke mit dir jetzt schon eine ganze Weile auch wieder Animes. Ich habe auch zwischendurch, also ich habe Chihiros Reise ins Zauberland relativ zeitnah gesehen, als es rauskam und ähnliches. Ja, da haben wir dann ja meine abgegriffelte DVD gegen deine etwas neuere dann ersetzt. Genau. Ne? Also du hattest ja die gleiche Edition wie ich. Genau. was ich jetzt bei Interstellar mitnehme, ist für mich eher tatsächlich so ähnlich wie neulich bei Die rote Schildkröte, die wir auch gesehen haben, so wie gut Dinge funktionieren, ohne dass Sprache dabei ist oder gesprochene Sprache. Ich meine, Interstellar hat zumindest ja noch einen englischen Text bei den Songs, den ich verstehe manchmal, je nachdem, wie er übersteuert ist. Wobei ich glaube, dass da Bild und Ton oder Bild und Text auch nicht immer zusammenpassen. Nee. Das hat nicht immer eine gleiche Ebene. Nee, hat's auch tatsächlich nicht. Und deswegen sage ich, bei dem halt, der funktioniert ähnlich wie Die rote Schildkröte ohne Sprache einfach. Also der arbeitet über die Bilder und hier noch mit der Klangakustik der Musik. Das hat Die rote Schildkröte, glaube ich, auch nicht so doll. Das ist mehr Naturgeräusche, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist schon zwischendurch ein bisschen Musik, aber eher so atmosphärisch, ja. Genau. Und das ist so ein Ding, das kenne ich noch nicht so viel, dass Filme so funktionieren können. Gerade Anime, weil bei Film oder Zeichentrick generell irgendwas gezeichnetes Animiertes, weil ich bei Filmen mit echten Darstellerinnen und Darstellern sage, okay, da nimmst du aus der Mimik noch viel mehr mit raus und das finde ich tatsächlich recht schwierig mitunter darzustellen bei den manchmal sehr glatten Gesichtern, die du in Anime hast. Das klingt aber sehr gut. Es kommt dann auch auf den Production Value an, der dahinter steht, und dadurch, dass der Film so digital ist und Er ist auch nicht so üppig gestaltet, also viel mit Farben und mit Lichtern gelöst. Das Charakterdesign der Figuren ist sehr, sehr stark. Also Das sind Figuren, die sind dreimal im Bild und die sind unfassbar toll gestaltet und durchgestaltet. Einfach, sie müssen da halt in der Kürze der Zeit auch funktionieren, weil sie eine Funktion haben, so ein Radio-DJ, der kurz zu sehen ist. Weiß ich nicht, da werden natürlich auch Klischees ausgepackt oder nach allerbester Manier dann eben auch so Schurken später im weiteren Verlauf des Films, dann auch dieser Space Captain und so weiter und so fort. Das sind alles so Archetypen, die müssen einfach in einem relativ kurzen Moment, in dem sie im Bild sind, dann auch funktionieren und eben auch ihre Aussage dann machen. Da funktioniert der Film sehr gut, aber so von der Ausstattung oder von der Requisite, in Anführungszeichen, ist er doch manchmal ein bisschen blass. Und das ist mir jetzt beim wiederholten Male zum ersten Mal wirklich sehr negativ aufgefallen auch. So, weil ich dachte so, die Hintergründe sind nicht so total verliebt, wie man das manchmal kennt. Vor allem, wie man das auch von Toei eigentlich kennt. Wobei das, glaube ich, was ist, was dir erst auffällt, wenn du den Film schon mal gesehen hast. Also es ist mir jetzt zum Beispiel nicht doller aufgefallen, dass die Hintergründe blass waren. Was ich aber sehr schön finde, ist tatsächlich, oder was gut gelungen ist, wie du sagst, wenn so wenig Zeit da ist, die Charaktere einzuführen, gerade bei dem Space Captain, das passiert einfach sehr gut, dass du deren Motivation und deren Haltung gut kennst, indem einfach in der Art, wie die Szenen angeordnet sind. Also wie er zu Hilfe gerufen wird, wie man sieht, okay, er hat diese ganzen Poster bei sich im Schiff aufgehangen von der Band. Das eine von der Gitarristin, das Solo-Poster, und wie er dann so kurz in diesen Tagtraum abgleitet und sowas. Das ist einfach, das macht es unheimlich stark, dass du sofort eine Bindung zu dieser Figur aufbaust als Zuschauer. Der ist auch mega sympathisch, du musst eigentlich die ganze Zeit knuddeln. Ja. Und es ist halt ärgerlich, dass er bei der ganzen Nummer halt dann über die Schippe springt zum Stück wird. Gut, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Hast du noch irgendwas brillant Wichtiges vergessen? Möglicherweise, aber es fällt mir halt jetzt auch nicht ein. Ich hab's halt auch vergessen. Ist ein sehenswerter Film. Ja. Wenn man sich mit französischer elektronischer Musik anfreunden kann. Ansonsten wird man mit dem Film Probleme haben, weil er halt akustisch dann anstrengend wird. Und es ist gelegentlich anstrengend klanglich. Man muss diese elektronische Hausmusik der frühen 2000er Jahre einfach mögen. Oder mit Musik generell auf Kriegsfuß stehen, so wie ich, weil dann funktioniert es auch sehr gut. Genau, also, dann kann man das nämlich ausblenden. Ja. Ich nenne den Kat hier immer musikalisch herausgefordert. In der Tat. Ja, das wird unser letzter Anime gewesen sein, den wir in dieser Reihe besprechen. Ich weiß nicht, an welcher Stelle der gesendet wird, aber das wird vielleicht auch zu deiner Freude der letzte Anime in diesem Bereich gewesen sein, den wir gesehen haben. Also zumindest, was es drüber Podcasten angeht, ist es okay. Finde ich es gut, dass wir jetzt diesmal am Japanery noch ein paar Also wir werden weiterhin Animes gucken. Das ist ja vielleicht der letzte, aber so im Rahmen des Japanery wird das dieses Jahr der letzte Anime sein. Also ich freue mich drauf, auf jeden Fall ein paar Nicht-Animes für den Japanery noch auch zu besprechen, also zu gucken und zu besprechen. Und ich weiß ja, dass es nicht unser letzter Anime sein wird. Ach, Pile of Japanese Shame ist ja, man weiß es ja. Seppuku! So, auf Wiedersehen, Nerd. Tschüss. Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.